Die jüngste politische Partei in Österreich, die in ihren Richtlinien für Zions Weltsieg allergefährlichste, nämlich die nationalsozialistische, ist denn auch, da bei ihrer Begründung Zion mitbeteiligt und also geradezu mittätig war, heute eine der verseuchtesten im öffentlichen Leben. Begreiflicherweise. Wäre doch diese Bewegung, wenn es gelänge, den Arbeiter bei aller Wahrung seiner Sonderinteressen dahin zu bringen, dass er sich der jüdischen Vergewaltigung entziehe, die einzige, die es vermöchte, die Einheit des deutschen Volkes wiederherzustellen. In dieser Gefahr nun mussten die Abkommandierten hüben und drüben dafür Sorge tragen, dass die gute Freundschaft, die ursprünglich zwischen den Führern der nationalsozialistischen und der großdeutschen Partei bestand, jählings zerstört werde. Wie nun geschieht dies, ohne den, der solches propagiert, bei seinen Parteigenossen missliebig oder gar verdächtig zu machen? Das Einfachste von der Welt. Man braucht nur eine parteipolitische Starrheit und Unbeugsamkeit zu bekunden, die allemal den wackeren Deutschen ebenso sehr begeistert, wie von der Zuverlässigkeit und der unentwegten Treue desjenigen überzeugt, der sie bekennt. Und so ist es denn nur nötig, starrköpfig zu betonen, dass man sich vom Nationalsozialismus abwenden müsse, wenn er nicht in der großen deutschen Partei aufgehen wolle, um bei begreiflicher Ablehnung solch um alle wirklichen Faktoren ahnungslosen Vorschlages hüben und drüben Unwillen, Entrüstung, Ingrimm und endlich unüberbrückbare Klüfte hervorzuzaubern. Wer wie der Verfasser in der Lage war, dies künstliche Erregen von Feindschaften und also Lähmen, Schwächen und Verwirren der gesamtdeutschen Sache aufs Genaueste zu beobachten, der konnte geradezu wie unter dem Mikroskope das teuflische Werk der Abkommandierten in seinem Werden und Emporwachsen erkunden. Der Verfasser glaubt, zur Ergründung dieses Zwiespaltes zwischen der nationalsozialistischen und der großdeutschen Partei nichts Besseres tun zu können, als den Brief wörtlich wiederzusetzen, den er bei der Geburt des so folgenschwerenden Konfliktes an die großdeutsche Partei abgeschickt hatte. Wien am 24. September 1920. An die Großdeutsche Volkspartei Wien. Sehr geehrte Herren, meine Erlebnisse anlässlich eines Vortrages, den ich in der Ortsgruppe 2. Bezirk der Nationalsozialisten am 23. dieses Monats trotz vorheriger Ankündigung im Organe der Vereinigung nicht gehalten habe, veranlassen mich, mit diesen sehr dringlichen Mitteilungen an die Großdeutsche Volkspartei heranzutreten. Was ich mir nämlich aufgrund von Gesprächen mit zahlreichen Politikern in den letzten Tagen immer klarer herausgestellt hat, dass mit teuflischem Raffinement versucht wird, eine unüberbrückbare Kluft zwischen der so unendlich segensreichen nationalsozialistischen Partei und den Großdeutschen aufzutun, das ist mir nun in seiner verhängnisvollen Tragweite klar geworden. Travailler pour le Roi de Sion ist und bleibt die neu einzuführende Parole für jede Uneinigkeit, die im deutschen Lager von den Abkommandierten des Judentums mit uralt erprobter und von den unglückseligen Deutschen nie durchschauter Pfiffigkeit betrieben wird. Und mit diesem Schreiben will ich denn auch klipp und klar auf diejenigen hinweisen, die in diesem Falle in Betracht kommen. Es sind die Nationaldemokraten, die nachweisbar den Bruch zwischen Dr. Riehl und den Großdeutschen herbeigeführt haben, durch die sehr deutsch klingende, aber geradezu blödsinnige Forderung, die Nationalsozialisten mögen in der Großdeutschen Partei aufgehen. Was wäre dadurch erreicht worden? Sehr einfach. Die größte Gefahr für das Judentum, dass der arische Wähler endlich einsehen lernt, es gäbe eine Partei, die ganz und wahrhaftig für die Interessen der Arbeiterschaft eintrete, aber mit Ausschluss der verhängnisvollen Macht des Judentums, diese Gefahr wäre glücklich vermieden worden. Wie es aber die jüdische Schlauheit versteht, was immer geschieht, dank ihrer Helfershelfer im deutschen Lager sich zunutze zu machen, so setzt nun, da Riehl selbstverständlich geblieben ist und bleiben musste, was er war und ist, nämlich Nationalsozialist, also gleich das Manöver Nummer 2 ein, Die Abkommandierten im deutschen und nationalsozialistischen Lager sorgen dafür, dass wieder einmal vor den Augen der überrumpelten, verdutzten, beschwätzten und vergewaltigten Deutschen mit satanischer Künstlichkeit eine Todfeindschaft zwischen deutschgesinnten Parteien konstruiert wird, deren lodernder Hass, wenn den Brandstiftern ihr Werk erst völlig gelungen ist, nie mehr zu löschen wäre, als wäre er naturnotwendig entstanden und nicht kunstvoll gelegt worden. Diese ganzen Gaunerkniffe sind aber nur möglich, weil, wie ich gestern wieder beobachten konnte, der Deutsche nie und nimmer den Abkommandierten erkennt, sofern dieser nur die jeweiligen Parteischlagworte überparteiisch hinauskreischt, wobei die satanischen Nebengaben von begeisterten Zuhörern gerne mit in Kauf genommen werden. Dass mich die Juden dank ihren Helfershelfer nie und nirgends zu Wort kommen lassen, ist mir heute klar, da ich erkennen lernte, dass ich der Einzige bin, der heutigen Tags den jüdischen Schwindel innerhalb der deutschen Parteien voll inhaltlich durchschaut. Gäben mir die Großdeutschen Gelegenheit, meinen Vortrag »Deutschland oder Zion« vor der richtigen Zuhörerschaft zu halten, so würde meine Weisheit bald die ihre sein, womit mein ganzer politischer Ehrgeiz befriedigt wäre. Dass ein solcher mich bei allem, was ich tue, beherrsche, musste ich freilich zu hören bekommen, da ich einmal ähnliche Gedanken in deutschen Kreisen äußerte und die Abkommandierten in dem unbehaglichen Gefühle, dass da einer komme, der ihnen ihr so erfolgreiches und jahrzehntelang ungestört betriebenes Handwerk legen könnte, griffen zur naheliegenden Notwehr, mich, den Judenstämmling selber, für einen Abkommandierten zu erklären, was mit dem gehörigen Brusttone der Überzeugung vorgebracht auf teuflische Gemüter ungemein vertrauenserweckend wirkt. Ich aber kann nicht umhin, auszusprechen, dass wirklich eine ungeheure Dummheit dazu gehört, jemanden, der sowohl die Gemütlichen als auch eben jene Abkommandierten sich zum Feinde macht, mithin also alle eines derartigen Ehrgeizes zu bezichtigen. Dass aber einer, der sich alle mit einem Schlage zu Feinden macht, die Bequemen nicht minder als die verkappten Feinde, ein sicheres Mittel als dieses finden könnte, sich politisch allenthalben unbeliebt zu machen, muss wohl jeder einsehen, der nicht völlig geistverlassen ist. Ich aber erstrebte und erstrebe nichts anderes, als endlich dem gottverfluchten jüdischen Schwindel im deutschen Lager ein Ende zu machen. Und so möchte ich denn für diesen unseren Fall klipp und klar heraussagen, wenn die Großdeutschen sich durch die Nationaldemokraten bewegen lassen, wirklich gegen Dr. Walter Riehl, den würdigen Nachfolger Engelbert Pernersdorfers, einen Mann, den zu besitzen die deutschen Parteien, gerade weil er im Nachbarlager steht, sich glücklich preisen sollten, einen Kandidaten aufzustellen, der zum Gegenkandidaten würde, einen großdeutschen Erfolg in der Leopoldstadt zwar ausschlüsse, aber durch solch wahnwitzige Fehde Riehls Sieg unmöglich machen würde, dann wäre solch ein Verfahren eine derartige Niedertracht, ein derartiges Verbrechen am ganzen deutschen Volke, dass es überhaupt nicht mehr gut zu machen wäre. Ganz abgesehen aber von dem Wahlverluste für die deutschen Parteien, würden die Gehässigkeiten, die sich vor der Wählerschaft Vertreter des deutschen Volkes gegenseitig an den Kopf würfen, derart vergiftend auf das ganze zukünftige Bestehen Deutsch-Österreichs einwirken, dass dies unverzeihliche Verbrechen von den unabsehbarsten Folgen begleitet wäre und das Ziel, hohnlachender Triumph des Judentums, wieder einmal auf das Schönste erreicht wäre.